zwar. Bloß was sind die Auswirkungen gewesen davon? Die Auswirkungen davon waren, dass ich glaube, dass genau das eigentlich auch das Goldene zusammengehalten hat. Ich glaube, das ist mit einer der Faktoren, weil die sich am stärksten zusammengehalten haben. Du wärst ja verrückt, Gänsehensch. Das ist was mit, du wärst dann, wenn du in dieser Szene konnten ja in dem Sinne nur extrem starke Frauen, ich behaupte. Also nur so Frauen von dem Kaliber von Durchen zum Beispiel, waren der überhaupt durchsetzungsfähig. Die anderen, das waren halt so Frauen, die waren da, ne? Also sagen wir mal, so Frauen wie Anne, ganz sicher nicht, ne? Das waren halt echt Frauen, die hatten ihre Persönlichkeit da gebracht und das ging total gut, ne? Aber, wenn da irgendein Frauchen aufgetaucht war, dann war das meistens die jüngere Frau, ne? Ja. Was auch noch dazu kommt, dass man zwischen den Tim und ihren Frauen und Dr. Alban und mich an, zwischen mir und Gal bestimmt 10 Jahre. Zwischen Alban und Rika noch mehr. Alban ist ja ein Gold. Ja, und ein du musst dir vorstellen. Ja. Ja, stimmt schon, da bin ich schon noch dran. Und ich meine, dass die Kinder froh sind, in dem Sinne, dass sie echt noch froh sind, weil ich stelle mal vor, wenn dieser ganze Wahnsinn, der mit den Frauen der insgesamt abkommt, ist, das ist nur ausgelöst auf die Szene. Welcher Wahnsinn, die ganze Hyperempfindlichkeit. Also ich meine, gerade Frauen so aus unserer Szene, ne, sind immer auf dem absolut dünnen Grat. Ne? Auf der einen Seite müssen sie selbstbewusste, starke, emanzipierte Frauen sein. Ne? Wollen halt ihren Kram in den Koffern durchziehen, scheitern aber wie alle anderen auch an dem Leben, nehmen das auch viel tragischer als du, das vielleicht tragisch wünsche oder ich. Ne? Und da entsteht natürlich eine gewisse Art von Wahn.